Könnt ihr euch noch an den Bitcoin erinnern, den sich der Kleinanleger Thomas 2013 gekauft hat? Für damals im Vergleich zu heute günstige $350? Ich habe das lange nicht angeguckt, einfach nur das als, ich habe es mir halt hingelegt, wie so ein Ding, was du dir an die Wand hängst irgendwie. Habe ich mir das halt auf den Rechner gelegt, fand das total abstrakt damals noch. Thomas kauft sich diesen Bitcoin, weil er das ganze Thema irgendwie spannend findet. Eine Revolution des Finanzsystems, ein neues, dezentralisiertes Geld ohne Staat und so weiter. Ihr kennt das ja. Thomas will irgendwie dabei sein. Und vielleicht hofft er auch, dass dieser Bitcoin irgendwann mal ein bisschen was wert sein könnte. Thomas legt ihn also in sein Wallet. Und dann passiert erstmal lange nichts. Die Revolution kommt nicht. Der Preis für Bitcoin stagniert. Und deshalb vergisst Thomas seinen Bitcoin irgendwann wieder. Aber dann, 4 Jahre später, ändert sich was im Kryptospace. Da kam es natürlich wieder in mein Bewusstsein rein. Ne? Die Preise steigen. Der Bitcoin-Kurs klettert immer weiter in die Höhe. Genau, da gab es einen Punkt, an dem ich für, ich glaube, $800 oder $900, ne? Also ich habe gedacht, okay, die magische Marke von 1.000 wird da nicht knacken. Ne? Das wird nicht gehen, auf keinen Fall. Kam mir auch gerade recht, irgendwie da was rauszuhauen. Thomas verkauft, aus Angst den Absprung zu verpassen, bevor der Kurs wieder fällt, bevor dieser kleine Hype wieder vorbei ist. Aber genau das Gegenteil passiert. Der Kurs fällt nicht. Der steigt jetzt erst so richtig an. Der Bitcoin knackt die $1.000-Marke locker und steigt und steigt und steigt. Und es entsteht der erste richtig große Krypto-Hype von 2017. Ein Hype, in dem der Bitcoin-Preis auf fast $20.000 steigt und in dem einige ziemlich reich werden. Und Thomas? Der hat damals Glück im Unglück. Dazu muss man noch eine Sache wissen. Bitcoins können geteilt werden. Und diese Einzelteile kann man dann verkaufen. Und genau das ist bei Thomas passiert. Der wird damals nicht seinen kompletten Bitcoin los. Ein kleiner Teil bleibt in seinem Wallet liegen. Den kann er wegen eines technischen Fehlers nicht verkaufen. Und dieser kleine Teil, der wird jetzt in diesem Hype sein Einstieg in eine intensive Karriere als Krypto-Trader. Ach ja, dieser Krypto-Hype, in dem Thomas voll einsteigt, den hätte es ohne einen bestimmten Menschen wahrscheinlich nie gegeben. Einen, den ihr alle schon kennt. Fabian. Hi. Ich bin Max Netter und ihr hört Krypto. Einen Podcast über den Traum vom magischen Internetgeld und was daraus wurde. Das ist Folge 6. Bis zum Mond. Können wir die Musik ausmachen? Ja, hast du sonst rechtliche Probleme, ha? Ja, und schneiden kann ich auch nicht. Folgendes Szenario. Ich sitze bei Fabian im Tesla. Wir fahren durch Berlin. Geht das mit Auto in Berlin? Ich habe immer gedacht, in Berlin Autofahren ist Horror. Ach, ist easy peasy. Autofahren ist oder geil. Du kannst überall hinkommen. Vorbei am Alexanderplatz. Hinten auf der Rückbank sitzt der kleine Hund von Fabians Freundin. Fährst du noch selber oder ist das schon der Autopilot? Fabian nimmt die Hände vom Steuer. Jetzt ist gerade der Autopilot an. Das siehst du hier, wenn das Zeichen blau ist und die Linien blau sind. Das funktioniert? Das funktioniert sehr gut. Es ist, die Zukunft ist hier. Die Leute haben nur keine Ahnung. Ich meine, das Auto, guck mal hier. Das macht alles. Und zwar richtig gut. Also ich fahre übrigens ständig im Autopilot hier, wie du siehst. Also ich mache den an und aus die ganze Zeit. Das ist so Teil des Fahrens. Weil jetzt zum Beispiel muss ich das Gaspedal nicht betätigen. Jetzt gehe ich wieder raus. Und dann immer, wenn so eine gerade Strecke kommt, hier mache ich wieder an. Ja. Es ist the future, Mann. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Fabian ist natürlich Tesla-Fan und er glaubt, in der Zukunft, da werden wir alle nicht mehr selbst Auto fahren. Das wird der Autopilot dann für uns machen. Überhaupt ist die Zukunft für Fabian ein großes Thema. Mich interessiert die Zukunft jetzt schon zu haben, weil ich bin ein bisschen impatient, ungeduldig. Also mich persönlich interessiert eigentlich sozusagen alles, was mit Game-Changing-Technology zu tun hat. All das, was ich jetzt habe, werden alle in den nächsten 5 Jahren haben. Ich will es nur jetzt schon haben. Ich will jetzt schon VR benutzen. Ich will jetzt schon Elektroauto fahren. Ich will jetzt schon Blockchain benutzen. Und wenn es dann Mainstream ist, dann ist es langweilig. Dann mache ich was anderes. Und Elon Musk, wie passt der da rein? Also er hat den richtigen Mindset, der wirklich den Change macht, den die Welt braucht. Und alle anderen quatschen nur rum und debattieren. Fabian macht wieder den Autopiloten an, nimmt die Hände vom Lenkrad und schaut mich zufrieden an. Wir gleiten über die Karl-Marx-Allee, fast lautlos. Es fühlt sich tatsächlich ein bisschen nach Zukunft an. Ja. Oh, sorry. Und dann? Das war jetzt gerade, weil er gedacht hat, der Typ läuft auf die Straße. Mitten im Berliner Berufsverkehr macht Fabians Tesla eine Vollbremsung. Sorry, Ghost Braking nennt man das. Ich muss ganz ehrlich sagen, unter einer tollen Zukunft stelle ich mir etwas anderes vor als Fabian. Keine selbstfahrenden Autos, keine virtuellen Online-Meetings und Elon Musks Visionen, Marsbesiedlung, Hyperloop und diese Tesla-Tunnel, die halte ich für Quatsch, wenn nicht sogar für gefährlich. Das ist für mich der fast schon religiöse Glaube daran, dass Technologie alle unsere Probleme lösen kann. Bei Zukunft denke ich eher an sowas wie autofreie Stadtviertel, Fahrradwege, ein funktionierendes Bildungssystem und eine faire Verteilung von Wohlstand. Keine Existenznot. Sowas eben. Aber vielleicht liege ich auch falsch und Fabian hat recht. Zumindest hat ihn der Glaube an Krypto reich gemacht. Und ich denke, für Fabians Erfolg im Kryptospace gibt es einen Grund. Sein Interesse an einer ganz bestimmten Sache. Der User Experience. Wenn man mit Blockchain interagiert, und damals war das auch mit Bitcoin natürlich besonders der Fall, dass man musste schon technisch was verstehen. Und ja, also das war schon total kompliziert. Es ist heute noch kompliziert. Blockchain ist immer noch nicht einfach. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Fabian will Software entwickeln, die so einfach zu bedienen ist, dass alle oder zumindest viele sie benutzen können. So wie damals im Studium oder bei seinem ersten Job für das Springer-Startup. Und bei Ethereum macht Fabian genau da weiter. Dort wird er sowas wie die Schnittstelle zwischen dem Entwicklern und den ersten Nutzern. Also die einen haben die Tech gebaut, das Netzwerk und die Grundlage, und die anderen wollten auf diesem Netzwerk was aufbauen, und ich war genau dazwischen und habe die Sachen gebaut, die dann alle brauchen. Man muss sich das so vorstellen. Ethereum ist anfangs noch ein Nerd-Projekt. Es gibt keine Fitness-Apps, keine Blockchain-Sticker-Alben und schon gar keine Conventions. Es gibt eigentlich nur die Kryptowährung Ether und die dazugehörige programmierbare Blockchain. Und jede Person, die ihr eigenes Projekt auf dieser Plattform starten will, muss alles selbst machen, muss verstehen, wie Ethereum funktioniert, sich in die zugehörige Programmiersprache einarbeiten und dann ihre eigene Applikation von Grund auf selbst schreiben. Ziemlich kompliziert und super mühsam. Und Fabian ist klar, wenn Ethereum erfolgreich werden soll, muss das einfacher werden. Also fängt er an, zusammen mit den anderen genau daran zu arbeiten. Und er stößt eine Sache an, die die Grundlage für den ersten richtig großen Krypto-Hype wird. Damals ist es nämlich so, eigentlich gibt es im Kryptobereich hauptsächlich Bitcoin und ein paar wenige andere Kryptowährungen. Jede dieser Kryptowährungen braucht zwingend eine eigene Blockchain. Und die zu betreiben ist, wie ihr schon gehört habt, aufwendig. Mit Ethereum ändert sich das jetzt. Jeder, der sich auskennt, kann kleine Programme schreiben und diese dann auf der Ethereum-Blockchain laufen lassen, sogenannte Smart Contracts. Mit einem Smart Contract können jetzt, zumindest in der Theorie, auch Kryptowährungen realisiert werden, die keine eigene Blockchain mehr brauchen, sondern auf Ethereum laufen. Diese Kryptowährungen ohne eigene Blockchain nennt man im Kryptospace Token. Aber noch ist es kompliziert, so einen Token herzustellen. Außerdem ist völlig unklar, wie dieser dann in das Krypto-Ökosystem integriert werden kann, wie Kryptobörsen damit umgehen sollen oder Krypto-Wallets. und deshalb macht das kaum jemand. Aber dann macht Vitalik Buterin, der Erfinder von Ethereum, einen Vorschlag. Vitalik hatte dann sozusagen die Idee, okay, wir haben jetzt diese Smart Contracts alle und da gab es eigentlich ein großes Bedürfnis in der Community, jetzt irgendwie auch Tokens machen zu können. Vitalik, der fragt sich jetzt also, könnte das nicht alles einfacher funktionieren? Also, wie könnte so ein Token-Smart Contract aussehen? Könnte man nicht ein paar Grundregeln festlegen, die definieren, wie so ein Token funktioniert? Eine Bauanleitung. Oder wie man es in der Softwareentwicklung nennt, einen Standard. Die hat er Smart Contract Standard ABI oder irgendwas genannt und hat dort sozusagen einen kleinen Proposal gemacht. Fabian, der nimmt Vitaliks Idee und formuliert sie aus. Und diesen Vorschlag, den stellt er auf GitHub, eine Plattform für gemeinsames Entwickeln von Software. Und er fordert die Community auf, mit ihm zu diskutieren. Insgesamt haben, glaube ich, 64 Leute mitdiskutiert. Es gab über 300 Kommentare. Am Ende wurde eigentlich fast gar nichts verändert von dem initialen Proposal, aber es wurden viele Sachen diskutiert. Und ja, das war dann sozusagen der ERC20-Token-Standard. Und der ERC20-Token-Standard ist der erste Smart Contract-Standard der Welt gewesen und ist heute noch der populärste Token-Standard oder überhaupt der populärste Smart Contract-Standard. Das heißt, alle Tokens, die auf Ethereum oder einer Ethereum-ähnlichen Blockchain funktionieren und laufen, benutzen diesen Standard. Früher musste man, um einen eigenen Token zu erzeugen, eine komplette Blockchain starten. Jetzt musste man nur noch einen Smart Contract deployen. Okay, kurzer Anruf bei einer, die sich auskennt. Amy Kester, Journalistin und Krypto-Expertin. Having a standard meant everything because it meant that you could create a token and it would work. Der ERC20-Standard ändert jetzt alles, sagt Amy Kester. Die Tokens sind nicht nur einfach herzustellen. Weil alle sich darauf geeinigt haben, lassen sie sich auch ganz einfach in das Krypto-Ökosystem integrieren. Sie lassen sich in allen gängigen Wallets speichern und auf allen wichtigen Kryptobörsen handeln. It would just sort of fit in with everything that already existed, you know? So there wasn't any extra programming or work to be done. It could be listed very easily on the exchanges. They could work with this token. Wallets could work with the token. I mean, it just fit right into the whole ecosystem. Das ist der entscheidende Baustein für den Krypto-Hype. Ein einfach umzusetzender Standard, der im gesamten Ökosystem funktioniert. Jeder, der ein bisschen was von Computercode versteht, kann jetzt in wenigen Schritten seinen eigenen Token, seine eigene Kryptowährung kreieren und auf einer beliebigen Kryptobörse verkaufen. Etwas, das vorher unmöglich war. Und noch was kommt dazu. Die Geschichte der DAO. Ihr erinnert euch, letzte Folge. Dieses Krypto-Crowdfunding, das innerhalb kürzester Zeit viele Millionen US-Dollar einsammeln konnte. Das gezeigt hat, dass einige Menschen bereit sind, sehr viel Geld in Krypto zu stecken. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass Leute gesehen haben, okay, hier kann man Geld einsammeln, wir wollen Geld für unser Projekt einsammeln. Passt auf, ich habe mal eine kurze Anleitung geschrieben. Reich werden mit Krypto im ersten großen Hype. In 6 einfachen Schritten. Das habe ich mir übrigens nicht alles ausgedacht. Solche Anleitungen findet man tatsächlich. Also, Schritt 1. Als erstes musst du deinen eigenen ERC20-Token herstellen. Wie genau das technisch geht, zeigt zum Beispiel das Video hier auf YouTube. Introduction to ERC20 Tokens. Number 1. Code your own cryptocurrency on Ethereum. Von einem Typen namens Gregory McCubbin. Hey, I'm Gregory from Dapp University, and today I'm going to show you how to create your own cryptocurrency on the Ethereum blockchain and sell it. I'll walk you through each step in the process, where we will create our own ERC20 token with a smart contract. Nach dieser Anleitung baust du dir deine eigene Kryptowährung zusammen. Dafür denkst du dir einen schönen Namen aus, zum Beispiel Audiothek-Coin. Und du legst fest, wie viele Audiothek-Coins es geben soll, zum Beispiel 30 Millionen. Schritt 2. Du brauchst einen Grund, warum Menschen deinen Token kaufen sollen. Ein White Paper nach dem Vorbild von Bitcoin. So eine Mischung aus großer Vision für die Krypto-Zukunft und technischer Beschreibung deines Projekts. Zum Beispiel eine Krypto-Kreditkarte, die ohne Banken funktioniert. Oder sowas. Das muss nicht wahnsinnig ausgefeilt sein. Hauptsache, die Leute haben das Gefühl, dein Projekt klingt nach Zukunft. So, als müsste man unbedingt dabei sein. Schritt 3. Du brauchst eine Webseite und darauf am besten eine Roadmap, also eine Zeitlinie, die zeigt, bis wann du was umgesetzt haben willst. Schritt 4. Du musst Vertrauen schaffen. Am besten eignet sich dafür ein Advisory Board, eine Art Kuratorium. Vor allem helfen da Personen, die schon bekannt sind im Cryptospace. Schritt 5. Du musst die Community pflegen. Du brauchst einen Discord-Channel oder einen Telegram-Kanal. Einen Ort also, an dem du dich mit deinen Fans über dein Projekt austauschen kannst. Und natürlich ein Twitter-Profil, damit du auf Krypto-Twitter mitdiskutieren und deinen eigenen Coin bewerben kannst. Und wenn du das alles hast, dann kommt Schritt 6. Dann kannst du deinen Coin, deinen Token auf den Markt schmeißen. Du kannst dein sogenanntes ICO starten, dein Initial Coin Offering. So nennt man das im Cryptospace. Und das hat zu einer richtigen ICO-Welle, eine Initial Coin Offering-Welle geführt. Insgesamt wurden über den Zeitraum von 2016, 17, 18, glaube ich, 400 Milliarden oder mehr in ICOs geraced. Hunderte Projekte gehen damals an den Start, bringen ihre eigenen Tokens raus und sammeln richtig viel Geld ein. Es haben tausende Leute mitgemacht. ICOs waren teilweise in Sekunden oder Minuten ausverkauft. Teilweise wurde das ganze Netzwerk fast lahmgelegt, weil irgendwie alle reingerusht sind. Für Fabian, aber auch für viele andere, ist diese ICO-Welle ein bisschen wie die Krypto-Version der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende. Die gehypte Anfangszeit einer, Achtung, Revolution. Der Beginn eines neuen, dezentralisierten Internets, dem sogenannten Web3, aufgebaut auf Ethereum. Mit unserem Token kannst du in Games bezahlen. Dieser Token hängt mit einer neuen Tauschbörse zusammen. Hier ist eine Krypto-Kreditkarte. Wir machen einen Krypto-Online-Verlag. Die Geschichte ist klar. Hier findet man die Pioniere einer neuen Welt. Und wenn du dabei sein willst, dann kauf unseren Token. Buy this token that I just created last night and maybe the price will go up and you can make more money by selling it later on. And it was sort of pitched as this new crowdfunding idea. Und wie gesagt, viele tun das. Die Kurse steigen und steigen und steigen. And it was all about hoping that those would go up in value. And some people did make a lot of money. Es ist schon spekulativ, aber es ist das Entstehen einer neuen Kultur. Einer rein digitalen Kultur. Und wir sind hier am Anfang und im Beginning eines komplett neuen Ökosystems, dessen Grundlagen und ersten, sagen wir, Erscheinungen und Blüten gerade erst entstehen. Fabian beobachtet das alles mit Begeisterung. Für den ist das viel mehr als nur ein Hype, bei dem der gewinnt, der schnell genug investiert und dann rechtzeitig wieder aussteigt. Der sieht in den hunderten Projekten, die ihre Coins auf den Markt werfen, den Beginn des Kryptozeitalters. Das ist die erste United globale Kultur, die entsteht. Und das ist erst der Anfang. Aber es wird einfach die Grundlagen schaffen für ein komplett neues Miteinander, eine komplett neue Art und Weise, wie man global interagiert, wie sich global Communities formieren, wie die interagieren, was denn ihre Wertbilder sind. So wie das Internet heute, soll sich auch das Web 3 komplett mit unserer Welt verflechten. Alles soll in Zukunft über Blockchains laufen. Finanzdienstleistungen, Lieferketten, soziale Medien, digitale Identitäten und vieles mehr. Eine Revolution, die laut den Krypto-Fans alles verändern wird. Also Blockchains werden grundlegend das Bindeglied zwischen den sozialen Gefügen der Menschen sein. Also was heute und was über die letzten Jahrhunderte immer Institutionen und Regierungen gemacht haben, werden irgendwann Protokolle regeln. Das Alte kann sich dementsprechend gar nicht dagegen wehren. Das Alte kann natürlich versuchen, irgendwie Sachen zu verlangsamen, klar, aber man sagt ja auch, eine Idee, deren Zeit gekommen ist, lässt sich nicht aufhalten. Und das ist genau hier der Fall. Das ist die Katze ist aus dem Sack. Die geht doch nicht wieder rein. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und die ICO-Welle, die ganzen neuen gehypten Tokens? Ja, das war halt der größte Crowdfunding, Fundraising-Campaign Jahre in der Menschheitsgeschichte, könnte man so sagen. So sieht das Fabian. Für den ist das eine Investition der Wissenden in die nächste technologische Revolution. So wie damals halt, Ende der 90er, als es so richtig losging mit dem Internet. Ach ja, ausgelöst durch den ganzen Hype rund um die neuen Krypto-Projekte und ihre Tokens steigt damals auch der Preis für Bitcoin. Ziemlich rasant sogar. Wo das Ding richtig durch die Decke ging und zum ersten Mal knapp 20.000 Euro oder Dollar Kurse gemacht hat, knapp. Und jetzt ist auch Thomas klar, dass das hier vielleicht seine Chance ist. Dass er hier richtig Geld machen kann. Vielleicht sogar so viel, dass er aufhören kann zu arbeiten. Er hofft, dass sein Traum von der finanziellen Freiheit endlich wahr werden könnte. Durch Krypto. Und natürlich denkt er wieder an seinen Bitcoin, den er schon vor Monaten für ein paar hundert Dollar verkauft hat. Kurz bevor der Hype so richtig losging. Der wäre jetzt fast 20.000 Dollar wert. Thomas hat damals, wie gesagt, Glück im Unglück. Denn ein kleiner Teil dieses Bitcoins liegt immer noch im Wallet. Das waren 0,15 Bitcoin. Die ist er damals nicht losgeworden. Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls konnte man den aus dieser Multibit-Wallet aus technischen Gründen, konntest du die nicht hin und her schieben. Also mussten die da drin liegen bleiben. Okay. Und diese 0,15 Bitcoin verkauft Thomas jetzt. Für etwa 2000 Dollar. Und mit dem Geld habe ich dann angefangen, weiter zu investieren. Thomas sieht damals, wie immer neue Coins auf den Markt kommen und wie diese innerhalb kürzester Zeit riesige Kursgewinne machen. Noch viel mehr als bei Bitcoin. Wenn sein Plan funktionieren soll, dann muss er in genau diese neuen Coins investieren. Und er kauft so ziemlich alles. Ripple, Litecoin, NEO, Dash, Zcash und wie sie sonst alle heißen. Egal. Du konntest nichts falsch machen in diesem Markt. Es ging ja alles nach oben, radikal nach oben, ja. Und du hast eigentlich nur irgendwas eingekauft und hast gewartet und eine Woche später hast du es wieder rausgehauen oder zumindest einen Einsatz rausgenommen und gewartet, bis es weiter steigt. Du schmeißt einfach Geld hin und es geht nach oben. Das ist wirklich keine Kunst. Also was ich gemacht habe, da ist aber keine Kunst einfach. Und du hast irgendeinen Dummen finden müssen, der dir das Ding irgendwann abkauft für mehr Geld. Und meistens klappt das bei Thomas damals auch. Angetrieben von diesen ersten Erfolgen taucht Thomas immer tiefer ein in Krypto. Und langsam kommt er seinem Ziel näher. Nie wieder arbeiten. Finanzielle Freiheit durch Krypto. Ich hole mein Handy raus, ich habe dann Apps auf dem Telefon, verschiedene Apps auch, wo ich die Kurse checken kann, wo ich sehe, was habe ich im Portfolio. Ich habe ja verschiedenste Coins oder Tokens und du siehst dann die einzelne Wertentwicklung und natürlich gerade, wenn es jetzt große Bewegungen gibt im Kurs und das ist natürlich extrem aufregend, dann fängst du an, okay, alles klar, was ist jetzt passiert, warum geht das hier gerade 10, 20, 30, 40, 50 Prozent ab und dann spulen sofort so Gedanken durch den Kopf wie, wow, krass, mit dem Geld, jetzt brauche ich bloß noch ein bisschen und dann mit dem Geld kannst du jetzt schon das und das machen und das bedeutet jetzt so und so viele Jahre finanzielle Freiheit oder so zum Beispiel, ja. Genau, das ist eigentlich mein Hauptgedanke, der dann mir durch den Kopf schießt. Kollege Zimmermann, Ihr Grummeln bei der Bemerkung Blockchain zeigt, dass die SPD im Moment bei technologischen Entwicklungen nicht auf der Höhe der Zeit der aktuellen Entwicklungen ist. Dieser Hype rund um Blockchain und Krypto kommt damals auch im Bundestag an. Zum Beispiel bei Reinhard Huben von der FDP. Oder bei dem hier. Und wir wollen eins, denn an die Kraft glauben wir. Wir wollen Innovationsanreize für den Mittelstand. Zum Beispiel die Vernetzung per Blockchain-Technologie von Solaranlagen. Dieser Blockchain-Fan ist auch von der FDP, Thomas Kemmerich. Der war mal 4 Wochen lang Ministerpräsident von Thüringen, meiner Wahlheimat. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ist es so. Spätestens 2019 hat sich jeder einzelne Politiker Deutschlands mindestens einmal zur Blockchain geäußert. Auch die Grünen mischen mit. Hier in der Person von Daniel Bayers. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ich höre manchmal die einen, die sagen, die Blockchain, das ist absoluter Quatsch. Das sind meistens die, die das Prinzip noch nicht so ganz verstanden haben. Und es gibt die anderen, die sagen, die Blockchain ist die Lösung für jedes gesellschaftliche Problem, was wir da draußen haben. Das sind meistens die, die damit gutes Geld verdienen wollen. Ich glaube, die Wahrheit, die liegt irgendwo dazwischen. Und ja, die Blockchain ist eine spannende Technologie. Das hat ja auch die Große Koalition erkannt, hat ein bisschen gebraucht, um eine Blockchain-Strategie an den Start zu bringen. Ich weiß nicht, ob es denn das Wort Strategie verdient, aber es wurden halt mal ein paar Ideen zusammengetragen. Lange habe ich das weitgehend ignoriert, wie alle auf dem Planeten eigentlich. Es gibt einen, den regt das ganz schön auf. Jürgen Geuter, oder wie er sich im Internet nennt, Tante. Tante ist Programmierer und Philosoph. Sein Thema: die Schnittstelle von Gesellschaft, Politik und Technologie. Und damals ist in dem Bereich eben die Blockchain das ganz große Thema. Und da fingen dann halt irgendwelche Consultants auch in Deutschland an zu behaupten, hier, das ist die Zukunft von allem. In Zukunft ist alles Blockchain. Also jede Lieferkette wird über Blockchain dann verwaltet werden. Alle Geschäftsprozesse müssen in die Blockchain. Das ist die Zukunft von allem. Ich besuche Tante in Berlin im Sommer 2022. Wir sitzen in seiner Wohnung im Wedding. Auf dem Boden liegt Kinderspielzeug. Es ist heiß und Tante trinkt, Achtung, Berlin-Klischee, Club Mate. Seit 2017 bloggt und twittert Tante kritisch über die Blockchain und Krypto. Er glaubt, dass diese Technologie hauptsächlich dazu taugt, ein großes, unreguliertes Online-Casino zu bauen. Eine riesige Spekulationsblase. Auf Wunsch der Partei Die Linke wird er damals sogar in den Bundestag eingeladen. Und da bin ich auch nochmal eingestiegen und war dann für den Bundestag im Ausschuss Digitale Agenda damals. Anschauen kann man sich diese Sitzung auf YouTube, auf dem Kanal des Deutschen Bundestags. Ich saß da als einer der Experten, ja, es saßen nur Männer im Raum, als einer der Experten zum Thema da, um mal zu versuchen einzusortieren, was da eigentlich so behauptet wurde. Damals war der Vibe schon sehr stark, auch gerade im Bundestag, so okay, das ist jetzt diese Zukunftstechnologie. Wir haben alles Digitale bisher verpennt in Deutschland, also das Internet haben wir verpennt und KI haben wir verpennt, alles verpennt, also Blockchain, da werden wir jetzt Weltmarktführer quasi. Und ich kann mich wirklich an eine Situation erinnern. Neben mir saß ein Professor aus Kassel, glaube ich, der da auch so ein Blockchain-Forschungszentrum auf hatte, der so, nachdem ich das ein bisschen auseinandergenommen hatte, sagte, ich hätte das alles nicht verstanden. Der Professor aus Kassel, das ist Professor Dr. Dr. Walter Blocher. Damals im Ausschuss Digitale Agenda setzt er die Blockchain sogar in eine Reihe mit der Erfindung der Schrift. Wir haben vieles über das Internet gehört und ich möchte mit Ihnen gemeinsam noch ein bisschen weiter in die Zeit zurückreisen und an andere, noch größere Errungenschaften im Bereich der Kommunikation in Erinnerung rufen. Da denken Sie wahrscheinlich an die Entwicklung der Schrift und genau die habe ich gemeint. Der erste Satz, den man immer sagen muss, ist, wir sitzen hier, weil Bitcoin x-tausend Euro wert ist. Dieses Ganze und die Technik und Blockchain-Technology, das interessiert kein Schwein. Alle hoffen halt, dass dieses magische Internetgeld sie reich macht. Das ist das, worum es geht. Aber Tantes Kritik, die will damals, mitten im Hype, keiner hören. Nö. Null. Also absolut null. Aber ich habe auch keinen Professorentitel oder einen Doktortitel. Und der Kurs von Bitcoin war halt immer noch auf so einem gewissen High. Niemand will Kritik hören, wenn der Bitcoin-Kurs hochgeht. Da ist es auch egal, was man sagt, weil alle sagen, wir werden jetzt reich mit magischem Internetgeld. Kritik kannst du halt eigentlich nur bringen, wenn das Ding wirklich gerade komplett crasht, wenn Leute Geld verloren haben und es wehtut. Dann hören sie plötzlich auch zu, warum das eigentlich wehgetan hat. Aber das ist so wie in Deutschland, die Leute gehen auch nicht zum Arzt, um zwischendrin mal checken zu lassen. Sie gehen halt immer dahin, wenn irgendwie das halbe Bein schon abgefallen ist. Tante ist damals nicht alleine mit seiner Skepsis. Auch andere glauben nicht an die Story von der Blockchain-Revolution. Nee. Thomas zum Beispiel. Da war einfach klar, Geld rein und es geht nach oben. Ja, genau. Der schaut mit dem, nennen wir es mal, rationalen Blick eines Investors auf den Hype. Also das Projekt, was dahinter steckt, war für mich fast nicht entscheidend, beziehungsweise habe ich das rein als Spekulationsobjekt gesehen und habe dann geguckt, welche werden jetzt hier gerade irgendwie in irgendwelchen Foren gehypt und habe da eingekauft, je nachdem. Das hat für mich keine Rolle gespielt, ob da jetzt Ethereum gerade eine bahnbrechende neue Technologie hat oder sowas. Das war für mich nicht wichtig. Diese ganze Erzählung von der Zukunftstechnologie, die ist für Thomas damals Teil des Spiels. Jeder Coin braucht eine gute Story. Jeder Coin hat eigentlich im Prinzip braucht ein gutes Marketingkonzept und Kommunikationskonzept, ansonsten funktionieren die Dinger nicht, weil wenn du einen neuen Coin auflegst, geht es im Prinzip nur darum, neue Investoren anzuziehen. Und der Crypto-Space lebt davon, dass alle paar Monate ein neues Narrativ kommt, um damit Investoren noch mehr Geld oder wieder Geld investieren. Ne? Auf Twitter kannst du nachverfolgen, dass das auch teilweise ganz transparent so besprochen wird. So Leute sagen, okay, was wird das nächste Narrativ sein? So, und was ist der passende Coin für dieses Narrativ? Was glaubt ihr? Und dann gibt es natürlich solche Leute, die das total reflektieren und trotzdem keinen Erfolg haben, so wie mich. Zum Beispiel, ne? Die natürlich wissen, okay, hier wird gerade was gehypt, du versuchst mitzuschwimmen und steigst vielleicht trotzdem nicht rechtzeitig aus. Das kann passieren, ja. Ich sehe das ganz ähnlich wie Thomas. Ich denke, Krypto ist vor allem eine gemeinsame Wette auf steigende Preise. Die Hoffnung auf Kurse, die to the moon gehen, bis zum Mond, wie man in der Kryptoszene sagt. Es ist eine Geschichte, die ziemlich gut funktioniert in einer Welt, in der Erfolg für viele heißt, ein fettes Bankkonto, ein großes Haus und ein schneller Sportwagen. Zwei Studien gibt es, die den ICO-Hype untersucht haben, beide von 2018. Eine vom Wirtschaftsmagazin Bloomberg und eine vom Wirtschaftsprüfer Ernst & Young. Und diese Studien sagen, dass 80% der ICOs als Scam geplant waren, also eine Betrugsabsicht hatten. Diese Projekte wollten nie ein Produkt herstellen. Und auch bei den legitimen Projekten sieht es recht düster aus. Fast alle dieser ICO-Tokens waren schon ein Jahr später kaum noch etwas wert. 86% lagen unter dem ursprünglichen Listenpreis und 30% hatten sogar ihren gesamten Wert verloren. Anders gesagt, schon ein Jahr nachdem er begonnen hat, ist der ICO-Hype wieder vorbei. Einige sind jetzt ziemlich reich, aber viele andere haben ihren Einsatz verloren. Seit 2018 fallen die Preise im Crypto-Space immer tiefer und tiefer. Die Blase platzt. Der Markt schrumpft um ganze 70%. Es beginnt das, was der Krypto-Winter genannt wird. Das ging dann radikal nach unten und das sind natürlich sehr viele Leute ausgestiegen. Auch Thomas' Traum vom passiven Einkommen, von der finanziellen Freiheit, ist damit erstmal ausgeträumt. Ich habe verkauft, ich habe in US-Dollar oder Euro eben sozusagen umgetauscht, wenn du so willst, und habe viele Sachen verkauft. Nicht alles, aber ich habe von vornherein schon so einen Plan gehabt, was ich rausnehmen will. Aber für einen geht es damals erst so richtig los. Fabian. Für den ist der ICO-Hype, wie gesagt, erst der Anfang der Kryptorevolution. Und er stellt sich jetzt eine Frage. Okay, mache ich jetzt bei Ethereum weiter? Da könnte ich ja für immer arbeiten. Da habe ich aber auch das Gefühl gehabt, dass ich schon eigentlich alles gemacht habe, was ich machen konnte. Ich hatte meinen Einfluss überall drin und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist nicht wirklich meine Zukunft. Fabian trifft eine Entscheidung. Er steigt aus. Und das war natürlich eine krasse Entscheidung, also aus so einem Projekt, wo man eigentlich so eine Sicherheit hat und auch so eine Position hat, jetzt sein eigenes Projekt zu machen. Für Fabian ist klar, der erste Schritt im Blockchain-Sektor war dezentralisiertes Geld, Bitcoin. Dann kam Ethereum und die Vision einer neuen Welt, aufgebaut auf die Blockchain, das sogenannte Web3. Es wird jetzt sozusagen eine komplett neue Art und Weise geben, wie wir als Menschen im Internet interagieren und wo da die Power liegt. Nicht mehr bei Facebook oder Twitter, sondern bei den Individuen selbst. Und genau an dieser Vision will Fabian weiterarbeiten, mit seinem eigenen Start-up. Das Ziel? eine eigene Blockchain als Alternative zu Ethereum. Und einen Namen hat er auch schon. Laxo. Mich interessiert eigentlich... Zurück im Tesla. Gegenwart. Mich interessiert eigentlich überhaupt, wie funktioniert das Universum? Wir versuchen alle Sachen zu bewerten, die messbar sind, aber Bewusstsein bewegt sich im Quantenbereich und das ist nicht so einfach messbar. Da sind die Regeln und die Gesetzmäßigkeiten andere. Und tatsächlich, was wir hier eigentlich erleben mit dem Internet, mit Blockchain, mit diesen ganzen Sachen, das sind eigentlich nur technische Repräsentationen, wie das Bewusstsein sowieso schon funktioniert. Ne? Also Kommunikation, globale Kommunikation ist eigentlich nichts anderes als eine Abbildung des Gehirns, könntest du fast sagen, ne? Das Internet. Und dann hast du Blockchain, das ist, repräsentiert eher sogar spirituelle Sachen, wie zum Beispiel das morphische Feld oder die Akasha-Chronik. Die Idee, dass du sozusagen ein Bewusstseinsfeld hast, in dem alle Informationen gespeichert sind, aller Dinge und aller Zeiten. Das ist wie die Blockchain eigentlich. Ne? Also die Blockchain, diese ganzen Technologien repräsentieren eigentlich auch eher schon diese spirituellen Sachen, wenn man sie kennt. Und das ist sehr spannend, wie viel Korrelation es da gibt. Und das ist ja auch nur ein Level an metaphysischer Technologie. Okay, so sieht das also Fabian. Am 12. Juni 2020 twittert er: "For those who haven't seen it yet, we started the reversible ICO. It is the safest ICO ever." Mitten im Kryptowinter, als die Kurse unten sind, bringt seine Firma Laxo ihren eigenen Token raus, LuxE. Und irgendwie ist Fabian schon klar, dass damals im ICO-Hype einiges schiefgelaufen ist, dass viele der Versprechen nicht eingelöst wurden. Und deswegen will er es anders machen. Er will einen fairen ICO. Einen, bei dem die Käufer die Chance bekommen, wieder auszusteigen, falls aus Fabians Projekt nichts wird. Du konntest jederzeit entscheiden, wieder rauszugehen. Und dadurch, dass du diesen Token über 8 Monate linear gekauft hast, konntest du sagen, okay, nach Monat 3, ich glaube nicht mehr an das Projekt oder die kommen nicht voran oder es funktioniert nicht. Ein Krypto-Investment mit Geld-Zurück-Garantie. Ein Sicherheitsnetz, fest eingewoben in den Code von Fabians neuem Token. Das sind so unsere Systeme, die erschaffen wirklich Sicherheit bei Design. Fabian sagt, Fairness lässt sich durch Computercode herstellen. Dafür braucht es keinen Staat, keine Regulierungen, keine Finanzaufsichtsbehörde und keinen Verbraucherschutz. In Zukunft macht das alles die Blockchain. Braucht es noch Systeme, die kontrollieren, dass nicht einer zu viel Macht bekommt? Tatsächlich, nee, braucht das nicht. Weil diese Systeme werden so gebaut werden, sie würden gar nicht adoptiert werden, wenn es so wäre, dass einer zu viel Macht bekommt. Fast 18 Millionen US-Dollar nimmt Fabians Firma mit dem Verkauf der eigenen Kryptowährung ein. Aber das ist ein guter Moment, mal die Beschleunigung eines Teslas vorzuführen. Also ich würde dir empfehlen, den Kopf an den hinten nach hinten zu halten. Wenn es gleich grün wird, geht's los. Mir wird flau im Magen. Die Beschleunigung des Teslas drückt mich in den Sitz. So hört sich das dann an. Alter. Das, was Fabian da erzählt, kommt mir tatsächlich wie eine ganz schön wilde Achterbahnfahrt vor. Eine, aus der ich eigentlich gerne wieder aussteigen würde. Denn ich persönlich glaube nicht, dass es eine besonders gute Idee ist, alles durch unaufhaltsamen Computercode auf der Blockchain regeln zu lassen. Im Gegenteil. Ich finde diese Vision ziemlich gruselig. In so einer Welt müsste ich als Informatiklaie mich komplett darauf verlassen, dass dieser Code auch genau das macht, was von den Krypto-Projekten versprochen wird. Ich sehe das Ganze anders. Ich glaube, die Blockchain erschafft keine bessere und fairere Gesellschaft, in der alle dieselben Chancen haben, sondern eine Welt, in der einige wenige die Kontrolle über den Code haben und alle anderen schauen müssen, wo sie bleiben. Und das beste Beispiel dafür ist Thomas. Denn der steigt in der nächsten Folge wieder voll ein und glaubt dem Versprechen eines ganz schön gehypten Krypto-Projekts. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das dann tatsächlich auch passiert, weil ich eigentlich auch gedacht habe, okay, ich schwebe so ein bisschen drüber und gucke auch so drauf und beobachte aus einer Vogelperspektive und sie ist kritisch und zynisch und dann passiert es aber trotzdem, dass du drin steckst. Also es wurde mir dann schon bewusst, okay, ich war nicht oben drüber, sondern mittendrin eigentlich in dem ganzen Ding. Wäre ich Pragmatiker gewesen, hätte ich wahrscheinlich nicht so emotional gehandelt. Das war Folge 6 von Krypto. Bis zum Mond. Falls es euch gefallen hat, dann abonniert gern unseren Podcast und empfehlt uns weiter. Nächste Woche kommt die nächste Folge. Exklusiv in der ARD Audiothek. Bis dann. Krypto. Der Traum vom magischen Internetgeld. Geschrieben und gesprochen hat diesen Podcast Maximilian Netter. Co-Autor für diese Folge war Klaus Uhrig. Weitere Stimmen: Lauren Chance, Raphael Jouvet und Martha Hennersdorf. Faktencheck: Stefan Paul. Regieassistenz: Dominique Wolniok. Die Regie führten Raphael Jouvet und Maximilian Netter. Schnitt: Mario Weise und Raphael Jouvet. Musik: Mario Weise und Tommy Neuwirth. Aufnahmen, Sounddesign und Mischung: Mario Weise. Cover Artwork: Panatom. Dramaturgie und Redaktion: Mareike Mage. Produziert von Funkhaus Ost für den Südwestrundfunk 2023. Exklusiv für die ARD Audiothek.